Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin vorbestraft. Wer von euch ist vorbestraft? Warum seid ihr vorbestraft? Weswegen wart ihr im Gefängnis? Wie war die Haftstrafe? Und wie sieht euer Leben jetzt aus nach dem Gefängnisaufenthalt, nach der Vorstrafe? Wie lebt es sich, damit vorbestraft zu sein? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über dieses Thema, das hier ist die Telefonnummer, kostenfrei. Wir sind erreichbar unter 0800 5678 111 und per Fax 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Jochen. Und Jochen ist, nicht 35, sondern 30 Jahre alt. Richtig. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Du bist vorbestraft. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin erheblich vorbestraft. Erheblich, was heißt das? Ja, so wie es das Gericht sagt. Bin jetzt mal gerade seit Januar wieder aus dem Knast. Mhm. Wie lange warst du im Knast? Insgesamt war ich im Knast 67 Monate und mit Heim und etc. War ich insgesamt 9,5 Jahre drin. 9,5 Jahre insgesamt? Ja, wegsperren, ne? Mhm. Meines wegsperren. Mhm. Erstmal fing es an, ich kam 84 ins Heim, mit gerade mal mit 15. Mhm. Wegen schulischen Problemen und sowas. Ja, zählst du diese Heimzeit jetzt mit zur Wegsperrzeit? Ja. Ja. Das war ein Zuheim. Ja, und dann bin ich an der Unter abgehauen. Mhm. 25 Mal hintereinander. Damals das erste Mal war ich im Sauerland im Heim. Und dann kam ich eines Tages, wie sie mich mal erwischt haben, kam ich vom Haftrichter das erste Mal. Mhm. Und der Staatsanwaltschaft, der saß auch dabei. Und dann meinte der Richter, was machen wir jetzt mit dem? Wie alt warst du da? Gerade mal knapp 16 war ich da. Mhm. Und dann meinte der Haftrichter, ja, das war ein Freier, aber der Richter, der war eine andere Auffassung, hat mich in eine Psychiatrie gesteckt. Landeskrankenhaus Bedburg-Hau, wenn er das so sagt. Vom Hören nur? Ja, in der Nähe von Kleve. Ja. Und das war damals eine Jugendkinderpsychiatrie. Ja. Und da war ich ungefähr ein halbes Jahr. Was hat man mit dir in der Psychiatrie gemacht? Ja, so großartig nichts. Sie wollten nur rausfinden, warum ich so oft abhaue und die Probleme zu Hause habe und dies und dies und das. Mhm. Wie ist es? Man hat ja immer die verrücktesten Vorstellungen, wie es in einer geschlossenen Psychiatrie zugeht. Warst du da auch in einer Zelle quasi richtig eingesperrt? Nein. Ich war dann auch mit anderen Jugendlichen und konnte sich da ganz frei bewegen. Mhm. Hat dann Fernsehraum und so was und ein paar kriegt noch Medikamente. Mhm. Wie sie mich mal mit einem Pfleger angelegt hat, dann hat man mich versucht, mit Neumann zu fixieren. Wenn er das was sagt. Zu fixieren, also festzubinden an einem Bett. Bett. Mhm, ja. Das haben die auch geschafft, dann habe ich eine Beruhigungsspritze gekriegt, obwohl ich wollte mich nur wehren aus Grundlos. Dann hat da so ein Psychopath geschlagen, habe ich mich gewehrt. Mhm. Und dann ging es da weiter und dann habe ich ab diesem Tag an Medikamente gekriegt, so Haldol und Toxal, Beruhigungsmittel. Und das ging ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr warst du in der Psychiatrie. Da warst du mal 16, 17 Jahre alt. Ja, dann ging es da los, dann kam ich ja zur Gerichtsverhandlung. Was hast du denn dann so an, sagen wir mal, was war das Schlimmste, was du angestellt hast, weswegen du hinterher dann in den Knast gekommen bist? Mal den Bankraub. Ein Bankraub? Ja. Wann war das? Das war genau der 16.10.90. 90, vor 10 Jahren. Wie ist das genau abgelaufen? Hast du das alleine gemacht oder mit einem? Das war mit meinem Bruder zusammen. Mit deinem Bruder zusammen. Ja. Beschreib mal, wie ihr das gemacht habt. Boah, ist ein bisschen schwer. Ja, war das eine Filiale? Fangen wir damit an. Oder war es eine große Bank? War die Sparkasse Essen in Essen-Stehlaufe, oben auf der Bochumer Landstraße. Und war auch nicht so großartig geplant. Wir brauchten Geld, Miete und sowas und den. Seid ihr da, wie man das so im Fernsehen in Krimis kennt, so mit Maske über dem Gesicht reingestürmt? Und ja, aber ein bisschen, aber richtig stümperhaft, ne? Wart ihr bewaffnet? Ja, aber keine echten waren das. Keine echten Waffen? Nee, waren keine echten. Waren Leute in der, also neben den Angestellten auch noch Kunden in der Sparkasse? Nein, das war auch der Glück, da ich ja nicht allzu viel gekriegt habe wie mein Bruder. Mein Bruder hat damals insgesamt sechs Jahre gekriegt, weil er war erst älter als ich. War ja damals noch keine 21 und das heißt, ich bin vom Gesetz noch nicht erwachsen und dann sind wir da kurz nach 8 reingestürmt. Mein Bruder hat der Meister mit Händen hoch und für 8 die 80.000 da erbeutet worden. Und also waren keine Kunden in der... Nein. Ihr habt 80.000 Mark erbeutet. Ja. Und wie lange wart ihr dann auf freiem Fuß, bis man euch erwischt hat? Da waren keine 20 Minuten. Keine 20 Minuten. Wie viel hast du dann, das habe ich gerade nicht ganz mitbekommen, als du das über deinen Bruder erzählt hast, wie lange hast du dann wegen dieses Bankraubes im Gefängnis gesessen? 30 Monate. Gekriegt habe ich 42. Also du hast gerade selbst gesagt, wenn du dein ganzes Leben jetzt mal zurückblätterst, sind es 9,5 Jahre, die du eingesperrt warst. Ja, sinnlos. Ne? Mit Psychiatrie und Heim und... Sinnlos, sagst du? Das Erste war das war dumm von uns, dass wir das gemacht hatten. Und das Zweite, das war wie eine Lappalie. Bin ja jetzt seit 14.01. bin ich ja wieder aus dem Knast draußen. Also das Erste, damit meinst du die Bank? Ja, die Bank, das war ja 90. Da habe ich von 90 bis 93 für gesessen. Und dann hat man mich nochmal verhaftet. Das war am 5.12.96 wegen Warenkreditbetrug. Wegen was? Warenkreditbetrug. Ja, Warenkreditbetrug. Wenn ihr das sagt, so Versandhäuser, so die ganzen großen Namen, ich möchte diese Drecksäcke jetzt nicht nennen. Was hast du denn da genau angestellt? Ich habe auf Alias-Namen bestellt. Auf was? Auf Alias-Namen, so wie das Gericht hat diesen Satz da gerne im Mund nimmt. Weiß ich nicht, was das ist, auf Alias-Namen bestellt? Falsche Namen. Auf falsche Namen, ach so. Ich habe alles bestellt, im Wert von 250.000. Und hast das dann wieder verkloppt? Ja, ich muss sagen, ich habe nichts mit Drogen am Hut, ne? Jochen, jetzt hast du fast ein Drittel deines Lebens im Knast oder in geschlossenen Räumen verbracht. Ja. Wie kann man denn jetzt, du bist ja noch gar nicht lange draußen, kann man denn überhaupt jetzt normal wieder Fuß fassen? Du kannst ja jetzt schon ungefähr auf ein Jahr zurückgucken. Schwer ist das. Schwer. Was hast du denn, du bist im Januar rausgekommen, sagst du? Was hast du denn jetzt von Januar bis heute, jetzt haben wir November bald, gemacht? Also ich bin rausgekommen, bin nach Bottrop gezogen in eine WG, wo ehemalige Häftlinge sind. Habe ich ganz normal gelebt, habe mich die erste Zeit gar nicht um Arbeit gekümmert, danach habe ich mich um Arbeit gekümmert und immer dieses Vorstrafzeichen, polizeiliches Führungszeugnis, Also du stößt da schon auf große Vorbehalte bei den Arbeitgebern. Ja. Hast du was gelernt im Knast eigentlich? Nein. Ich habe zweimal abgebrochen. Einmal war das Schlosser, habe ich abgebrochen und Schreiner. Was sind denn jetzt deine Wünsche? Was würdest du denn gerne tun? Eine Lehre anfangen und durchziehen. Eine Lehre anfangen. Als was? Schreiner. Als Schreiner, also das, was du schon mal angefangen hast. Ja, und das wird auch vielleicht auch klappen, so wie es... Ja, ist da was in der Mache im Moment? Ja, vom Arbeitsamt aus, da muss ich mich jetzt nochmal bei so einer Frau da melden, weil die hat noch einen Platz frei als Schreiner da. Und dann wird es wohl so klappen, wie ich es mir vorstelle. Deine Erfahrungen sind also damit, dass, das erzählen ja viele Knackis, die rauskommen, dass das Leben richtig hart ist. Gestern haben wir auch so einen Fall gehabt in der Sendung. Jürgen, das ist Schwachsinn, was die erzählen. Der sagte gestern, das fängt erst richtig an, hart zu werden, wenn man wieder draußen ist. Nee, findest du nicht? Nee. Im Knast ist nur der Unterschied zwischen draußen und drin, ist das drin, bist du eingesperrt. Kannst nichts machen, du hast kein Handy, wenn du Geld hast, kriegst. Ja, du brauchst dich auch nichts um nichts kümmern, ne, drin. Ja, du kommst im Knast schneller an Drogen dran als draußen. Draußen hat natürlich teurer als draußen. Ein Gramm Hasch, der kostet auf dem normalen Markt 6 bis 10 Mark, im Knast kostet ein Gramm 5. Also 50 Mark. Jochen, da würdest du der These auch zustimmen. Gestern hatte ich einen Anrufer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, hab ich nicht. Der hat gesagt, der war 18 Jahre im Knast. Der hat gesagt, eigentlich geht's den Leuten im Knast wie im Hotel. Im offenen Vollzug, ja. Ja, der meinte auch den geschlossenen Vollzug. Aber du hast es ja jetzt auch recht gut dargestellt und positiv. Ne? Man kommt an Drogen leichter ran im Knast als draußen, sagst du. Das ist ja Wahnsinn. Und im Knast herrscht die Gewalt der Ausländer. Herrscht die Gewalt der Ausländer? Ja. Wie meinst du das? Also da ist die Übermacht der Türken, der Albaner und der Russen und sowas, weil draußen da prügelt sich eher ein Deutscher mit Türken als drinnen. Da sagt man, okay, mal Entschuldigung, dann schuldet sich ein paar Mal. Aber man würde sich nie trauen, sich mit einem Ausländer im Knast anzulegen, weil sie die Übermacht da sind. Jetzt bist du guten Mutes, sagst du, dass du die Ausbildungsstelle bekommst. Ja. Bist du sicher so für dich, für dein Leben, dass du jetzt wirklich die Karriere, in Anführungszeichen, die Knastkarriere hinter dir hast und nicht nochmal reinkommst? Die habe ich hinter mir. Hast du dir fest vorgenommen? Ein drittes Mal mache ich dann auch nicht nochmal mit. Weil so schön ist es dann wohl doch nicht im Knast, ne? Weil ich habe fast die sämtlichen Knäste in Nordrhein-Westfalen bei mir gemacht. Ich muss sagen, das letzte Mal, wie ich jetzt drin war, da war ich nur 9 Monate im Zoo und da war noch in diesem Scheiß Knast, das ist die Kavellstraße und Essen, das ist für mich der schlimmste in NRW, ja, vom Ablauf her, da herrscht echt 23 Stunden Top-Job, da hast du nichts zu melden. Ich bitte mal meine Regie, irgendwas zu tun, ich höre gar nichts mehr im Moment. Ihr müsst bitte nochmal auf den Verständigungsknopf drücken, ja, da haben wir es. Jochen, ich habe dich leider nicht mehr verstanden gerade. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und ich wünsche dir, dass du nie wieder in den Knast kommst. Will ich hoffen, ne? Und alles Gute für deine Ausbildung. Okay, danke. Okay, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin vorbestraft. Wer von euch ist vorbestraft und möchte mir etwas darüber erzählen? Wie war das? Warum seid ihr in den Knast gekommen? Wie war es im Knast? Und wie ist das Leben jetzt draußen? Ist es schwierig, sehr schwierig vielleicht für euch? Werdet ihr dumm angemacht? Ist es kompliziert für euch, wieder Fuß zu fassen? Telefonnummer 0800 5678 111 und Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Marco und Marco ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Marco, du bist auch vorbestraft. Ja, sicher. Warum? Ja, ich habe Einbrüche und Diebstähle begangen wegen dem BTM. Wie lange warst du im Knast? Ja, ich bin jetzt 24 Jahre alt und seit meinem 16. Lebensjahr habe ich 7 Jahre weg. Das ist also die letzten 8 Jahre, von den letzten 8 Jahren war ich ungefähr ein Jahr draußen. Also 7 Jahre im Knast, ja. Kann man sagen, mit 24 Jahren. Das heißt, das waren immer wieder Wiederholungstaten. Ja, Einbrüche und Diebstähle. Was genau hast du denn gemacht? Ja, ich habe in Apotheken eingebrochen, Juwelierläden, Zigarettenläden. Also in Apotheken eingebrochen und dann, was hast du da? Hast du in den Apotheken etwas geklaut? Ja, sicher. Und das weiterverkauft oder auch selbst gebraucht? Selbst genommen, ja. Was hast du da genau geklaut? Ja, Codein, alle möglichen Beruhigungsmittel, die es auf dem Markt gibt, ne? Morphin und so weiter. Aber du hast auch in anderen Bereichen eingebrochen? Ja, sicher, um Geld für Drogen zu haben, ne? Also war das Hauptproblem bei dir die Drogensucht? Um die zu finanzieren? Ja, die kam zustande, wo ich 16 war, habe ich Dingens genommen, Haschisch, ne? Da habe ich nur Hasch geraucht und als ich dann das erste Mal im Gefängnis war, das waren 4 Monate U-Haft, eine Woche nach meinem 16. Geburtstag, im Gefängnis habe ich dann das Heroin kennengelernt, ne? Im Gefängnis? Ja, im Gefängnis. Das heißt, ein Mitgefangener hat dir das angeboten? Ja. Und ich habe das natürlich geraucht, weil ich nicht als Außenseiter da stehen wollte, ne? Wie hast du das bezahlt im Gefängnis? Das ist so teuer. Das wurde mir so angeboten. Achso, das war erstmal so eine... Ja, sicher. Und das hat mir gut gefallen und ich wurde dann nach 4 Monaten entlassen, obwohl ich ein Jahr bekommen hatte, ne? Mhm. Nach 4 Monaten UAF wurde ich entlassen, Rest auf Bewährung. Und dann waren mehrere Kollegen von mir draußen auf Heroin auf einmal. Mhm. Und weil mir das damals so gut gefallen hat, bin ich natürlich da dann irgendwie da reingeraten, ne? Mhm. Die haben mir das dann auch angeboten und dann habe ich das weitergenommen und weiter und weiter und weiter, ne? Wie viel hast du also in der Höchstphase deines Verbrauchs konsumiert pro Tag? 3 bis 5 Gramm mhm. am Tag geraucht. Und 1 Gramm kostet wie viel? Naja, 5 Gramm kriegt man für 350 Mark. Mhm. Mhm. Ordentliches. Wie viel Mal hast du vor Gericht gestanden in diesen 7 Jahren? 5, 6, 7. Ich weiß es gar nicht mehr. Und wann bist du jetzt das letzte Mal entlassen worden? Ja, im Juli. In diesem 26.07. In diesem Jahr? Ja. Das ist ja noch nicht so sehr lange her. Ne? Ja, durchaus nicht. Wie ist denn dein Leben jetzt nach diesem immer wieder vorbestraft sein verlaufen in den letzten Monaten? Mein Leben jetzt ist sehr schlecht. Also erstmal die wichtigste Frage, bist du von den Drogen runter? Mittlerweile ja. Ich trinke zwar ein bisschen Bier abends, ne? Mhm. Aber wer macht das nicht? Mhm. Aber es ist sehr schwer. Ne? Hast du denn im Knast einen Entzug gehabt und den Entzug durchgemacht? Ja. Mhm. Also die Frage war, wie hast du gelebt jetzt seit Sommer? Ja, ich werde durch einen Hilfsverein hier unterstützt in Dortmund. Mhm. Und ich bekomme meine Miete bezahlt, Wasser und Strom. Mhm. Und den Lebensunterhalt, 470 mhm. Mark. Von meinem Arbeitslosengeld bekomme ich auch noch ein paar Mark. Ja, du hast auch nichts gelernt? Nein, habe ich nicht. Mhm. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, hängst rum. Ich sitze zu Hause rum, dann mit meinem Bruder habe ich mich sehr gut verstanden immer, ne? Mhm. Der kann mich auch immer besuchen, und aber ich weiß nicht, seit meiner letzten Entlassung habe ich nur noch einen Streit mit ihm gehabt. Mhm. Und das hat sich jetzt auseinandergelebt, ne? Wir hatten eine Schlägerei gehabt, da war ich auch mehrere Stunden wieder im PG gewesen, Polizeigewahrsam, jetzt vor kurzem, vor einer Woche ungefähr. Ach so, also fängt ja schon wieder gut an, ne? Ja, wir hatten eine Streiterei gehabt, Schlägerei, ist das dann Handgreiflichkeiten ausgeartet, und dann hat er wohl die Polizei gerufen, weil er wohl Angst hatte, dass da mehr passiert, dass sie mich dann in eine Beruhigungszelle stecken. Ne? Und der Bruder war deine einzige enge Kontaktperson? Ja. Ja. Du wohnst, das habe ich gerade doch richtig verstanden, du hast jetzt auch eine eigene kleine Wohnung, ne? Ja. Mhm. Wieso arbeitest du nicht? Bemühst du dich? Ja, sicher bemühe ich mich, aber was soll man machen, ne? Die beim Arbeitsamt erklären mich für verrückt. Weil die sagen, mit ihren Voraussetzungen kriegen nein, sie nie unter. Nein, die sagen zu mir, was willst du denn hier? Du musst dich hier erst in 2 Monaten melden. Alle 6 Monate ist Meldepflicht, ne? Mhm, du musst dich erst in 2 Monaten melden. Ich sage, ja, ich möchte gerne Arbeit haben. Mhm. Die sagen, ja, da musst du dich unten am Computer setzen. Dafür sind die Dinger doch da, ne? Die ist SES da, Service Informationszentrum. Mhm. Ich sage, ja, alles klar. Dann gehe ich unten zum Computer runter, dann stehen da alle möglichen Arbeiten drin, schon 4, 5 Monate alt, ne? Und weiß nicht, dann rufe ich da an und sind die ganzen Stellen meistens schon vergeben, ne? Oder die wollen Führungszeugnis haben oder so weiter und so weiter. Wenn du bei den Arbeitgebern anrufst, sagst du, dass du schon eine ganze Menge auf dem Buckel hast in Sachen Vorstrafen? Ja, bis jetzt ist noch nicht dazu gekommen, aber ich habe ich wollte schon eine Lehre damals anfangen. Ich habe gesagt, dass ich vorbestraft bin. Und haben sie mich nicht genommen, ne? Was wäre denn deine Wunscharbeit, wenn du jetzt auswählen könntest, entscheiden könntest? Was würdest du gerne tun? Ja, mir ist ganz egal, ne? Hauptsache ich habe Arbeit. Ne? Mhm. Also wird es auch richtig mal lochen? Ja, natürlich. Es muss nicht unbedingt eine Ausbildung sein, eine Lehre. Eine Ausbildung nicht unbedingt, ne? Mhm. Aber hättest du einen Wunsch, wenn du eine Ausbildung machen könntest, was du gerne tätest? Ja, wie mein Vorredner als Schreiner. Ne? Ach, Schreiner, ich habe Berufsvorbereitungsjahr gemacht. Mhm. Da im Gefängnis, in Iserlohn war das gewesen, J2 Iserlohn. Und habe dann ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht, Berufsgrundschuljahr, als Schreiner, 2-mal hintereinander, ne? Und habe da auch meinen Realabschluss gemacht. Also sind die Grundlagen ganz gut gelegt dafür? Ja, sind gut, aber es ist schwer als Vorbestrafter irgendwas. Sag mal, du bist 24 Jahre alt, hast 7 Jahre schon im Knast gesessen. Hast du für dich manchmal das Gefühl, wenn du bist nur viel allein zu Hause, kommt man ja auch ins Nachdenken, ins Grübeln. Denkst du manchmal so, mein Leben ist eigentlich schon im Arsch, obwohl ich erst 24 bin? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe auch versucht, mich umzubringen im Knast, ne? Was nicht geklappt hat. Und Wie hast du das versucht? Ja, ich habe versucht, die Adern aufzuschneiden, ne? Die Adern aufzuschneiden? Ja. Und man hat dich rechtzeitig gefunden? Ja. Wie lange warst du da schon Am da Blüten? War ich, das war meine schwerste Tat mit, wo sie mich erwischt haben. Das war eine schwere Brandstiftung in der Apotheke. Mhm. Und da habe ich gedacht, da bekomme ich bestimmt 3 bis 5 Jahre für. Mhm. Da habe ich nachher 2 Jahre, 4 Monate für bekommen. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt 3 bis 5 Jahre, ich sage, da ist Schluss, sage ich. Mhm. Ich sage, da mache ich nicht mehr weiter. Und ich meinte gerade, wie lange du schon geblutet hast, als man dich gefunden hat. Boah, 20 Minuten. Also. 20 Minuten. Wie siehst du denn jetzt dein Leben, deine Zukunft? Du hast ja noch, wenn du gesund und normal lebst, noch eine ganze Jahrzehnte vor dir. Ja, aber trotzdem ist alles im Arsch. Ne? Mhm. Ganzen Kollegen sind weg. Und wie ist es mit Familie? Sozialen Beziehungen und ja. Familie und alles ist im Arsch dadurch gegangen. Wie ist es mit den Eltern? Alles kaputt. Keine Verbindung mehr? Nein. Ja, ich habe Verbindung, aber ich habe mal angerufen wieder und nein, da ist nichts zu machen. Auch keine Freundin? Auch nicht. Mhm. Alle alten Freunde von damals, die sagen, ach, der hat ja und bla bla bla. Und eine gute Freundin hat mir geschrieben im Gefängnis die ganze Zeit immer und dann habe ich versucht, sie zu erreichen und ach, mhm. ist auch nichts zu machen. Also im Klartext, du hängst richtig in der Luft im Moment. Ja, natürlich. Und würdest wirklich gerne arbeiten gehen, wenn sich was anbieten würde. Mhm. Ich kann es dir nur wünschen, Marco. Mhm. Mehr kann ich nicht machen. Ja. Und ich kann dir nur wünschen, dass du nicht nochmal auf diese Bahn kommst, damit du nochmal im Knast landen bist. Mhm. Bist du dir sicher, dass dir das auf jeden Fall nicht mehr passiert? Na, da bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir auch nicht sicher, wenn ich das schon höre, dass du eine Schlägerei hattest und so? Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ne? Mhm. Weil, wenn das alles so schwierig ist hier, keine Ahnung. Mhm. Das Kleine, was ich tun kann, tue ich. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, natürlich. Tschüss, Marco. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden mit Herbert. Herbert ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Herbert, hallo. Hallo. Hallo. Vorbestraft auch? Ja. Ja. Leider. Leider. Warum? Warum bist du vorbestraft? Ja, ich habe für die DDR spioniert, rund 20 Jahre lang. Mhm. 20 Jahre lang für die DDR spioniert. Ja, das mag man hier nicht so. Umgekehrt, wenn man von der Bundesrepublik aus für den Verfassungsschutz, MAD oder BND gegen die DDR spioniert hat, dann sind die Leute 1989 von Modrow, von der Regierung aus der Haft entlassen worden, beziehungsweise amnestiert worden. Mhm. Das hat die Bundesregierung hier gegen eine Vereinbarung mit der damaligen DDR-Regierung abgelehnt. Mhm. Und zwar auch sogar die Zusage gegenüber der Regierung Modrow und auch später der Regierung Messier, CDU, sogar die Vereinbarung gebrochen. 20 Jahre für die DDR spioniert. Ja, im militärischen Abschirmdienst. Was genau hast du gemacht? Ja, ich bin Journalist und habe im militärischen Abschirmdienst für die Gegenspionage der DDR, das heißt genau gesagt, für die Hauptverwaltung Aufklärung, Abteilung Gegenspionage im Ministerium für Staatssicherheit aufgeklärt, sagen wir. Ich war Kundschafter in der Gegenspionage. Also du hast denen Informationen übermittelt? Ja, und zwar erstens, welcher Offizier im MAD macht was, die Organisation, die Personalien und an welchen Fällen arbeiten die einzelnen Leute, sprich also Spionagefälle, Sabotage, ja. Rechtsextreme Offiziere, zum Beispiel NPD-Offiziere in der Bundeswehr, das, was jetzt ja ein aktuelles Thema ist. Das sagst du natürlich jetzt, um dich nochmal ins gute Licht zu rücken, Nein. Ich habe ja selbst bei der Bundeswehr gedient und habe ja alte Nazis. Okay, da reden wir nicht über die alten Nazis in der Bundeswehr. Ich sage nur. Ja, ist klar. Wie bist du daran gekommen? Wer hat dich angesprochen? Wie hat sich das entwickelt? Anfang der 70er Jahre. Ich war Student und auf einer Reise nach Ost-Berlin und bin dort angesprochen worden, kurz nach dem Überschreiten der Grenze, nach Passieren der Grenzkontrolle. Aber da warst du kein Friedrichstraße. Aber da warst Berlin. Du. Ja, aber du warst du ein Student und kein Journalist, der an vielleicht. Ich war auch damals schon Journalist und habe aber auch gleichzeitig studiert. Mhm. Aber und hatte Veröffentlichungen über Militär- und Kriegsdienstverweigerung gemacht. Heißt das, dass dich dann die Gegenseite, also die DDR, kannte mich. Die kannten dich oder dass die haben mich aufgeklärt. Dass sie dich quasi auch trainiert haben dahin, was du dann später gemacht hast? Nö. Die brauchten mich nicht auszubilden. Das, was ich sollte, wusste ich schon. Hm. Mir ist es also nicht so eingängig, wenn man junger Student ist und noch nicht so sehr viel gemacht hat. Was kann man da der Gegenseite Großartiges bieten? Ja, das ist ja nun nicht so gewesen, dass ich jetzt gleich auf den militärischen Abschirmdienst angesetzt worden bin, sondern meine erste Erfahrung war ja der Kontakt zum Verfassungsschutz. Darüber habe ich über meine Kontakte zum Verfassungsschutz drüben berichtet, weil das ist natürlich schon mal interessant, Autokennzeichen und so weiter. Und dann sind es zunächst einmal Personendossiers über bestimmte interessante Personen. Also du hast auch Leute bespitzelt und ausgehorcht und darüber, darüber Berichte geschrieben und den auch aus Berlin geschickt. Ja, und ich habe gleichzeitig darüber berichtet, wer hier für den Verfassungsschutz und für andere Geheimdienste arbeitet. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Nicht viel. Wie viel? Im Wesentlichen, bitte? Wie viel? Hast du davon leben können? Nein, um Gottes Willen. Ich habe Reisen quer durch Europa gemacht, wenn ich zu Treffen nach Ost-Berlin, Helsinki, Prag, Budapest und in andere Städte gemacht habe. Die Reisen sind bezahlt worden, die Hotels, Taxi, Flug, Schifffahrten. Und zusätzlich habe ich natürlich Aufwand gekriegt, weil ich sehr hohe Kosten hatte. Nehmen wir mal an, hier in der Bundesrepublik. Du hast ein Dossier geschrieben, du hast irgendeinen Typ bespitzelt. Ich kriege kein Honorar jetzt für ein einzelnes Manuskript. Das nicht. Sondern jetzt stellt man sich natürlich die Frage, und die brennt in mir, diese Frage, warum hast du das gemacht? Ich war und bin ein überzeugter Linker. Ich komme aus der aus der Studentenbewegung, aus der außerparlamentarischen Opposition. Der Ursprung lag tatsächlich darin, dass ich den Rechtsextremismus, der sich ja in den 60er Jahren schon mit der NPD, die 65 gegründet wurde, zeigte, und gegen dieses... Ja, aber du hast die NPD war ja 1969 aber es ging ja nicht um die NPD, es ging ja um den Staat. Das war aber mein Ansatzpunkt. Ja gut, aber du hast ja gegen diesen Staat, gegen diesen demokratischen Staat Bundesrepublik Deutschland gearbeitet. Ja, das habe ich ja gar nicht so gesehen, sondern zu dem Zeitpunkt, als ich für den Nachrichtendienst der DDR geworben wurde, gab es in der Bundesrepublik in den entscheidenden Positionen, Willy Brandt war zwar schon Bundeskanzler, okay, noch so viele alte Nazis. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist man denn dann so blind, oder warst du so blind, lass mich sagen, dass du nicht gesehen hast, dass auf der anderen Seite Stalinisten saßen? So, das ist jetzt exakt der Punkt. Jetzt bringst du es auf den Punkt, nämlich ich habe hier von mir aus mit dem kirchlichen Vergleich, man sieht den Balken im Auge des anderen und den Splitter im eigenen, den Balken im eigenen Auge sieht und den Splitter in dem des anderen. Ich habe gesehen, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz ehemalige Gestapo-SD-Leute waren. Das gleiche im Bundesnachrichtendienst. Nazis durch und durch in allen Positionen, so wie Globke Staatssekretär im Bundeskanzleramt war. Und da ich Politikwissenschaft, Soziologie und andere Fächer studiert hatte und sehr genaue Informationen hatte und auch mit Friedrich Karl Kaul, dem sogenannten Staranwalt in Ost-Berlin, zusammengearbeitet habe, wusste ich viele Details. Das, was ich nicht wusste und was ich auch nicht geglaubt hatte, und ich hatte unter anderem Soziologie des Marxismus und Soziologie der DDR gemacht. Also du hast nicht geglaubt, dass da Stalinisten am Ruder sind? Das ist der Punkt. Ich sprach von Spätstalinismus. Herbert, weißt du, mir geht das trotzdem nicht in den Kopf. Ja. Wir sind 10 Jahre auseinander, aber dennoch habe ich ja die ganze Zeit DDR auch mitgekriegt. Ja. Du hast doch gesehen, was für ein diktatorischer Staat dort aus dem Boden. Dies habe ich. Man brauchte doch nur die Grenze zu gehen und man sah eine fürchterliche Grenze, wo Menschen abgeschossen wurden. Na gut, die werden auch an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Aber das kann man nicht so vergleichen. Doch. Und selbst wenn es so wäre, wäre es genauso schlimm. Also das ist richtig. Exakt, das ist der Punkt. Und jetzt triffst du mich an den wundesten Punkt. Die ganzen Jahre hindurch, fast 20 Jahre, gab es immer eine Grundsatzdiskussion und meine Ablehnung der Grenze, die militärisch in dieser Form bewacht wird. Schusswaffengebrauch gibt es in der Bundeswehr. Ich habe auch gelernt, wenn ich Wache habe und es kommt einer über den Zaun, soll ich auf den schießen. Das gleiche gilt in der Justizvollzugsanstalt, in der ich ja auch war. Ich habe gesessen. 3,5 Jahre Knast gekriegt, 2,5 Jahre gesessen. Also wenn man dort über den Zaun geht, wird auf einen geschossen. Ich kenne diese unseligen Diskussionen der Linken oder der Linksintellektuellen noch von früher. Ich bin nicht verblendet. Nein, ich merke schon, dass du jetzt heute das anders siehst. Sehr viel deutlicher. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Lass mich fragen, du bist, um das nicht jetzt zu detailliert zu besprechen. Du hast 20 Jahre das getan und bist dann verurteilt worden. Was bist du verurteilt worden? Zu was bist du verurteilt worden? Ich dachte gerade, vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu 3,5 Jahren Haft wegen Spionage im besonders schweren Fall. 3,5 Jahre. Die sind nun abgesessen. Richtig. Welche Auswirkungen auf dein jetziges Leben hat diese Tätigkeit, diese 20 Jahre und auch das Vorbestraftsein dann? Also erstens will ich sagen, die Menschen, die Führungsoffiziere. Ich kenne ja Mischa Wolf, ist ein Freund von mir, also der ehemalige Chef der Spionageabwehr, war auch mein oberster Chef in der Gegenspionage und andere Generale, Werner Grossmann, mit dem ich auch befreundet bin, sein Nachfolger. Ich habe sehr anständige Menschen drüben kennengelernt, die Führungsoffiziere waren. Mhm. Die waren charakterlich nicht schlechter. Nun war das ja überhaupt, als die beim MAD zum Beispiel. Nun war das ja überhaupt nicht meine Frage. Meine Frage, ja, doch, will ich ja sagen. Nee, meine Frage war, wie du jetzt damit lebst, mit dem Vorbestraftsein ja, und das, mit diesem Zeug. Ich komme drauf. Das heißt, die Menschen, die, ich habe ja den Kontakt, das ist das Irre, ich habe den Kontakt zu Repräsentanten des Staates gehabt und war natürlich ständig in einem Cordon, indem es mir, wenn ich bei Besuchen in der DDR war, ich habe verschiedene geheime Wohnungen, konspirative Wohnungen gehabt und auch ein Haus, ging es mir natürlich gut und ich habe die Realität in der DDR, selbst bei den Besuchen, nur partiell wahrgenommen. Mhm. Das ist das, was ich mir vorwerfe und ich selbst sitze heute noch dran, dass ich mich frage, wie war es möglich und analysiere, wie war es möglich, dass die DDR nach 1945 eine de facto Kolonie der Sowjets wurde. Mhm. Und dies ist die Ursache, der Totalitarismus, der Stalinismus war die Ursache. Und für mein Leben hat dies zur Folge gehabt, erstens Entlassung aus dem, ich musste meinen Job aufgeben. Ich bin nicht entlassen worden, aber ich habe meinen Job aufgeben müssen. Ich habe dadurch rund 700.000 Mark verloren durch die Haftzeit. Die Ehe ist geschieden. Und mir geht es so wie fast allen Freunden in der, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben ja eine eigene Organisation. Was machst du? Was machst du heute? Also wir haben erstmal eine Initiative gegründet, Kundschafter des Friedens fordern Recht. Das ist also eine Art Gewerkschaft der Spione. Kundschafter des Friedens fordern Recht. Kundschafter des Friedens fordern Recht. Der Sitz ist in Bonn. Dieter Popp ist der Vorsitzende. Klingt natürlich sehr zynisch, ne? Kundschafter des Friedens fordern Recht. Wir fordern ja nur Gleichbehandlung mit den Agenten der Bundesrepublik in der DDR. Wir wollen nicht mehr. Aber gut, das ist jetzt eine ganz lange und ganz komplizierte Diskussion, die wir anfangen könnten. Ich fange sie jetzt nicht an. Es gibt Wir könnten natürlich jetzt, du hast einen sehr komplizierten, sehr komplexen Fall. Wir könnten uns sehr lang unterhalten. Wir haben uns hier schon 10 Minuten unterhalten. Ich glaube, wir haben ungefähr grob verstanden, was du getan hast, wie du dazu stehst. Und ich bin in einigen Bereichen überhaupt nicht deiner Auffassung, aber wir müssen ja auch nicht gleicher Auffassung sein. Ich danke für deinen Anruf. Ja, wenn ich nur etwas sagen darf. Ja. Und zwar, ich bin schon oft gefragt worden von Freunden und auch von Mitarbeitern verschiedener Geheimdienste, ob ich dieses nochmal machen würde. Ich sage, unter den Bedingungen, so wie ich das kennengelernt habe, würde ich es heute nicht mehr machen. Ich bereue nicht unbedingt, was ich getan habe, aber ich rate nur jedem, wer sich heute mit einem Geheimdienst, egal, in der Bundesrepublik, mit den Israelis, Franzosen, Amerikanern, CIA einlässt, gerät in eine Mühle und kommt dort nicht mehr so frei heraus. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn du gesagt hättest, ich bereue es, weil du halt für einen diktatorischen Staat gearbeitet hast. Das bereue ich. Das ist leider, ich habe leider die Erkenntnis zu spät bekommen. Aber jetzt bin ich mal ganz unfreundlich. Ja, bitte. Wir müssen jetzt dieses Gespräch absprechen, sonst kommen wir gar nicht zum Potte. Ja? Ich danke für deinen Anruf, das war sehr interessant und wünsche dir alles Gute. Und dir für deine interessante Sendung auch. Ich danke dir herzlich. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.33 Uhr und 55 Sekunden, jetzt machen wir Pause. 1.35 Uhr auf die Sekunde genau. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich bin vorbestraft. Ich möchte mit Leuten reden, die vorbestraft sind. Erzählt mir, warum ihr vorbestraft seid, was ihr angestellt habt, wie es im Knast war und wie euer Leben jetzt nach der Vorstrafe aussieht, welche Schwierigkeiten ihr habt und wie ihr damit zurande kommt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Morgen Abend um 20.30 Uhr lesen Hella von Sinnen und Jürgen Domian in Essen im Cinemax aus ihrem Buch Jenseits der Scham. Also wenn ihr uns kennenlernen wollt, kommt morgen nach Essen, 20.30 Uhr, Cinemax am Berliner Platz. Jetzt bin ich verbunden mit dem Sven und Sven ist 25 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Sven. Hallo. Ich muss erst mal sagen, also das Gespräch, was da eben war, das hat mich echt voll runtergerissen jetzt, weil ich komme aus der DDR. Weil ich jetzt mal ganz am Anfang sagen will, Jürgen, lies mal im Meierschen im Neumarkt, dass er mal ganz nett, dass er uns Kölnern mal ein bisschen was vorliest, anstatt ein Essen vorzulesen. Hat jetzt mal ganz nebenbei. Wir waren schon so oft in Köln. Wir haben schon oft Auftritte gehabt. Ich bin auch ein Kölner und wir haben auch schon mal miteinander gesprochen, aber da komme ich jetzt im Laufe des Gesprächs zurück. Also erzähl mal. Erstmal auf den Gesprächspartner zuvor zurückzukommen. Ich habe mir ja ein paar Notizen jetzt gemacht, weil mich das wirklich belastet. Ich komme, wie gesagt, aus der DDR. Und 3 Jahre dafür, 30 Jahre dafür bekommen sollen. Weil meine Eltern, wir haben... Pass mal, ich mache mal einen Vorschlag. Diese Leitung ist sehr, sehr schlecht. Lass mal die Kommentare zu dem Vorredner weg und komm mal gleich zu deinem Thema. Okay. Sonst bricht die Leitung. Vorbestraft. Und da haben wir auch früher schon drüber gesprochen, mal in einer Sendung vor 2-3 Monaten, glaube ich, wegen Friedhofsschändung. Erinnerst du dich dran? Ja, erzähl mal ein bisschen weiter. Ja gut, wir haben halt einen Friedhof geschändet und da habe ich halt 3 Monate bekommen. Ich bin halt auf 3/4, ist halt so... Kannst halt auf 3/4 entlassen, wenn du das erste Mal jetzt in den Knast kommst. Ich habe es nicht verstanden. Wie? Du kannst auf 3/4 entlassen werden, ja? Ja. Wenn du jetzt im Gefängnis bist, zum ersten Mal zum Beispiel, und dann gibt es halt so diese 3/4-Klausel, dass du jetzt nach 3/4 der Haftstrafe entlassen wirst, wegen guter Führung oder was weiß ich. So, und das hat mich erstmal schon ziemlich zurückgeworfen. Sag ich mal, auch jetzt in beruflicher Hinsicht. Also die Strafe hat stattgefunden wegen einer Friedhofsschändung. Ja, erinnerst du nicht mal das Gespräch. Wir haben uns vor 2 Monaten unterhalten. Genau. Habe ich dir gesagt, wir haben Gräber umgestoßen. Und genau. Und das war eine Sache, die du da schon sehr bereut hast hinterher. Und stimmt, genau. Da ist kein besonderer Hintergrund gewesen, sondern es war einfach so eine Schnapsidee. Nee, warte, wenn ich mich recht erinnere, auch betrunken, oder? Stimmt, genau, Jürgen. Also... Wie gesagt, so, dafür gab es jetzt diese Vorstrafe. Die Hauptstrafe belief sich auf wie viele Monate? Das 3 Monate waren das. Okay. Und ich bin halt wegen guter Führung nach 2 Monaten und ungefähr 2,5 Monaten entlassen. Welche Folge hat jetzt diese, ich sage es mal, relativ kleine Strafe, Vorstrafe für dein Leben? Kann ich dir ganz einfach sagen. Ganze Big Brother, hast du gestern drüber gesprochen, mit dem Christian hast du dich unterhalten. Ja. Ich habe mich da beworben. Ich bin bis zum Casting gekommen. Und dann kam die Vorstrafe halt zur Sprache und aufgrund dessen bin ich halt abgelehnt worden. Das hat mich zu denken gegeben. Und also ein Big Brother-Kandidat, der nicht weitergekommen ist, deshalb, weil er vorbestraft ist. Ich wäre auf jeden Fall reingekommen. Ich war in der Talkshow gewesen beim Franklin auf Sat.1, wenn ich das mal so sagen darf, ich will keine Werbung machen. Du kannst das natürlich nicht genau sagen, ob du reingekommen wärst, aber du kannst de facto sagen, dass du ausgemustert worden bist, weil du vorbestraft warst. Eben, das ist halt das Ding und das ärgert mich auch. Na gut, ich habe vorher schon mal irgendwie, das war wegen Also so streng sind die Regeln da bei denen, ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, du kannst, es geht auch so, wenn du in der Schufa bist zum Beispiel, nehmen die dich nicht. Das ist Sven, ich muss jetzt dieses Gespräch abbrechen. Es ist eine super miese Leitung und ich höre dich auch nur immer so dreiviertelmäßig. Es ist eine Handyleitung wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin jetzt schon gerade aus dem Haus rausgegangen, um da vielleicht ein bisschen besser rüberzukommen. Ich glaube, wir lassen es mal lieber sein und ich verbinde das nochmal mit der Bitte an euch alle. Bitte ruft uns, wenn es irgend geht, über Festnetz an. Aber wir haben es verstanden. Kleine Vorspeise, Vorspeise ist gut. Kleine Vorstrafe und deshalb nicht bei Big Brother weiter in die engere Auswahl gekommen. Nee, aber ich werde mich bei der nächsten Staffel bewerben und wenn, dann siehst du den Sven in der nächsten Staffel. Ja gut, aber was nutzt es sich nochmal zu bewerben, wenn die Regeln bei denen so sind? Da darf ich dir jetzt nichts zu sagen. Du darfst mir jetzt nicht zu sagen. Ich habe da jetzt mit Big Brother... einen Deal gemacht, aha. Nee, da darf ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Ah, wie spannend, er darf dazu nichts sagen. Okay Sven, danke, tschüss. Schönen Abend. Jo. Antonia. Antonia ist 19 Jahre alt. Hallo Antonia. Hallo. Ja, Antonia, was ist bei dir gewesen? Weswegen bist du vorbestraft? Wegen schwerer Körperverletzung. Was hast du gemacht? Ich habe meinen Ex-Freund zusammengeschlagen und mit einem Messer ihm in den Bauch geschrammt. So. Mhm. Ja. Wann war das? Das war vor einem Jahr. Weswegen ist es zu dieser Tat gekommen? Weil wir hatten uns getrennt und dann hat er immer ja, so Drohanrufe gemacht und mich immer belästigt und so. Ja, und irgendwann bin ich dann von der Arbeit gekommen und stand halt vor dem Bahnhof und dann hat er mich wieder beschimpft und so und dann bin ich halt auf ihn losgegangen. In aller Öffentlichkeit? Ja. Vor dem Bahnhof? Ja. Am helllichten Tag? Mhm. Hast du ihn zusammengeschlagen? Ja. Bist du ihm körperlich so überlegen? Ja, ja, also er macht keinen Sport oder so und ich mache schon seit Jahren Judo und so. Also er ist so ein kleiner Hämpfling. Da hast du ihn zusammengeschlagen und hast ihm ein Messer in den Leib gerammt? Ja. Warum hast du das mit dem Messer noch gemacht? Aus Wut, einfach aus Wut. Also ich hab nicht nachgedacht, ich habe es einfach gemacht. Die Nerverei bestand darin, dass er dich nur belästigt hat. Er hat dir keine Gewalt angetan vorher und er hat eigentlich nichts ganz Schlimmes getan mit dir. Nee, eigentlich nicht. Nee. Er ist dir nur auf die Nerven gegangen. Ja. Und du bist durchgedreht? Ja. Dann hat er dich angezeigt? Ja. Wie schwer verletzt war er denn? Er hatte innere Blutung und ein Schädeltrauma und Bein gebrochen. Was? Ein Bein gebrochen? Ja. Mein Gott, wie hast du den zugerichtet? Er hat den Bein selbst gebrochen, sogar gebrochen gehabt? Ja. Ja, ich hatte sogar ein Bein festgehalten und draufgetreten. Darf ich mal fragen, wie groß du bist und wie schwer du bist? Ich bin 1,90 Meter und wiege 80 Kilo. 1,90 Meter? Ja. Da hast du natürlich was aufzubieten, körperlich dann, ne? Und ja. Wie groß war dein Freund? 1,92 Meter. 1,92 Meter, also auch ein stattlicher Kerl. Ja. Hat er sich wieder richtig erholt? Ja, ja, also er ist jetzt wieder fit. So, das war vor einem Jahr erst. Er hat dich angezeigt, es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Und dann? Ja, dann habe ich ein Jahr Gefängnis bekommen. Und bist jetzt gerade quasi raus aus dem Gefängnis? Ja, vor 2 Monaten bin ich rausgekommen. Mhm. Findest du das eine gerechte Strafe? Ja, doch. Also ich habe darunter gelitten das Jahr und... Ich muss dir mal ganz offen sagen, dass ich jetzt spontan denke, wie bitte, dafür kriegt die nur ein Jahr? Die hätte diesen Mann umbringen können. Da gehörst du viele Jahre in den Knast für. Ja, aber ich habe ihn ja nicht umgebracht. Nee, du hast ihn nicht umgebracht. Es hätte aber um ein Haar, wenn das Messer ein paar Zentimeter, Millimeter vielleicht nach links, nach rechts, dann wäre der Mann tot. Oder vielleicht für sein Leben, weiß ich jetzt, gezeichnet. Ja. Nur aus einer Wut heraus. Du hattest nicht mal Alkohol getrunken, ne? Nee, gar nichts. So, da hast du eine milde Strafe von einem Jahr bekommen, finde ich. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Und bist jetzt gerade raus, ganz frisch rausgekommen. Ja. Hattest du vorher schon mal irgendwas dir zu Schulden kommen lassen? Ja, Diebstahl und so. Also du bist mehrfach vorbestraft jetzt schon? Ja. Und nun, wie denkst du dir dein Leben weiter? 19 Jahre bist du erst alt, ne? Muss man nochmal sagen. Ja, wie denke ich mir mein Leben weiter? Also ist ziemlich im Tritt, würde ich sagen. Wie ist es ziemlich? Im Tritt, also kaputt. Weil ich habe keine Arbeit mehr und so. Ja, also finde ich nicht so schön. Also ich habe daraus gelernt und bin ein sehr lieber Bürger geworden. Wie denkst du denn heute über die Tat von vor einem Jahr? Ja, ich hätte es nicht machen sollen, sage ich mir. Also, bereust du das? Ja, doch. Tut es dir leid? Ja. Hast du irgendwie Kontakt auch aus dem Gefängnis mit deinem Ex-Freund da noch gehabt? Nein, das wurde verboten. Wirst du in irgendeiner Weise nochmal versuchen, mit ihm Kontakt jetzt zu bekommen? Wenn ich es irgendwie schaffe, ja, weil ich wohne jetzt nicht mehr in Erfurt. Und ich habe jetzt auch seine Adresse nicht, wo er jetzt wohnt, weil er ist auch umgezogen. Aber wenn ich die irgendwann mal kriegen sollte, werde ich mich doch bei ihm entschuldigen. Ja. Hast du dich bei der Gerichtsverhandlung, da war er anwesend bei der Gerichtsverhandlung? Ja. Hast du dich da entschuldigt und hast du bei der Gerichtsverhandlung auch gesagt, dass es dir leid tut? Nein. Warum nicht? Weil es mir da noch nicht leid hat. Da dachte ich noch, ich wäre im Recht. Wie erklärst du dir denn deinen Sinneswandel, dass du heute anders denkst? Ja, ich habe da sehr viele Gespräche geführt und so. Und im Knast? Ja, ja. Und ich war eigentlich nie so sonderlich aggressiv oder so. Und das war auch das erste Mal, dass ich mit sowas aufgefallen bin oder sowas überhaupt getan habe. Ich habe vorher noch nie zugeschlagen, halt außer im Sport, aber da ist ja was anderes. Und außer wo? Im Sport, bei Judo. Im Sport, Und da ist halt alles hochgekommen. Jeder, der mich irgendwann mal aufgeregt hat, dafür hat er dann einen auf die Nase gekriegt. Mhm. Wie hast du dieses Jahr, du sagst, dass dieses Jahr, das gab so eine Andeutung gemacht, das Jahr war schon sehr schlimm für dich. Sag's mal, erzähl's noch ein bisschen genauer. Wie hast du dieses Jahr Gefängnis empfunden für dich? Ja, also ich saß da eigentlich nur rum und habe viel nachgedacht, weil es war doch sehr bedrückend. Ich bin eigentlich ein freiheitsliebender Mensch und dann sitzt man da so und muss sich dann an die Regeln halten, ob man raus darf oder ob man nicht auf den Hof darf. Und ja, also. Aber du hast zum ersten Mal im Knast gesessen, obwohl du schon zu anderen Dingen verurteilt worden bist früher. Ja. Jetzt bist du richtig vorbestraft, warst im Knast und dieses wirst du wahrscheinlich dann auch, oder wirst du dann den Menschen immer erzählen müssen, mit denen du es zu tun hast demnächst. Ist dir das peinlich? Ja, mir ist das sehr peinlich. Mhm. Also bei Bekannten, da zögere ich das immer raus und erzähle das so als letztes. So. Aber wenn man sich dosiert, muss man das ja dann doch schon erwähnen. Wo wohnst du eigentlich jetzt im Moment? Du bist aus dem Knast gerade frisch raus. Wo bist du untergekommen? Jetzt bin ich in Düsseldorf. Ich meine jetzt nicht die Stadt, sondern hast du schon gleich eine eigene Wohnung bekommen oder bist du bei Freunden oder bei der Familie oder wo? Nee, ich bin bei Freunden. Wie steht denn deine Familie zu dir, deine Eltern? Ja, die haben sich von mir abgewandt. Wegen dieser Tat? Ja, ja. Hast du denn noch enge Freunde? Offensichtlich ja, wenn du jetzt bei jemandem wohnen kannst, aber gibt es noch mehrere Leute von früher? Nein, gar keinen mehr eigentlich. Hast du eine Lehre gemacht? Hast du etwas gelernt? Ich hatte eine Lehre angefangen, aber die war dann dadurch kaputt. So, wie sind jetzt deine Pläne für die nächsten, zumindest so für die nächsten Monate, für das nächste halbe Jahr? Ja, ich will jetzt meinen Realschulabschluss nachmachen. Ja, und dann will ich mich aufs Neue bewerben. Ich will dann halt versuchen, einen Beruf zu kriegen. Ja. Und irgendwie das für mich wieder gut machen, also dass ich mich selber wieder mag, weil seitdem das ist ja so ganz. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich den Jörg hier. 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Jörg. Warum bist du vorbestraft? Ja, ich bin vorbestraft wegen räuberischer Erpressung. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin nicht mehr vorbestraft. Also mein Führungszeugnis ist mittlerweile lupenrein, wie man so schön sagt. Wie geht das? Ja, da liegt schon eine ganze Zeit zwischen. Also ich meine, ich habe die Tat vor ungefähr 15 Jahren begangen, habe ungefähr fünf Jahre danach ein Lebensgeständnis gemacht. Ein Lebensgeständnis? Ja. Das heißt, du hast alles gestanden, alles gesagt, was du angestellt hast in deinem Leben? Ja, so ungefähr. Die Tat war vor 15 Jahren. Ja. Erzähl mal was zu der Tat, was da genau passiert ist. Da warst du 19 Jahre alt, ne? Ja, so in einem Dreh, so 18, 19 rum. Ja, ich war in Geldnot, war zu der Zeit auch spielsüchtig. Und ja, irgendwie hab zu der Zeit auch keinen Job gehabt, hab vom Sozialamt gelebt. Sozialamt wollte aus irgendeinem Grund nicht zahlen. Und das ist jetzt allerdings keine Entschuldigung. Und hab dann, also so dumm wie ich damals war, dann mich dazu entschlossen, eben ja, eine Spielhalle auszurauben. Und ja, das habe ich dann auch getan. War eventuell auch so ein bisschen, ja, Mutprobe. Du sagtest räuberische Erpressung. Ja. Das heißt, da waren noch Leute in der Spielhalle. Ja, richtig. Ja, die Spielhallenangestellte. Wie lange hast du diese Frau in deiner Gewalt gehabt? Also weiß ich jetzt nicht, ob du das richtig verstehst mit der räuberischen Erpressung. Also räuberische Erpressung ist ungefähr sowas wie bewaffneter Raub, nur eben, dass die Waffe gar keine Waffe ist. Sondern was war die Waffe? Ja, das war eine entschärfte Waffe. Das war mal eine ehemalig funktionierende und die wurde also unschädlich gemacht, sag ich mal so. Wie viel Geld hast du da erbeutet? 1500 Mark. Das Das war nicht dolle. Das ist wirklich nicht die Welt. Du hast die Frau bedroht, die in dem Laden war. Ja. Und bist dann direkt aber abgehauen danach. Ja, richtig. Hast du gerade gesagt, dass du 5 Jahre später ein Lebensgeständnis gemacht hast. Heißt das, dass man dich da nicht erwischt hat? Nee. Du bliebst also auf freiem Fuß. Ja, richtig. Was hat dich denn dann dazu bewogen, dass du 5 Jahre später, obwohl du nicht gefasst worden bist, ein Lebensgeständnis gemacht hast? Ja, ich meine, bis dahin habe ich natürlich noch jede Menge Kleinigkeiten, so wie Ladendiebstähle und sowas, hinter mich gebracht. Und irgendwann habe ich mir gesagt, also so geht das nicht weiter. Weil dann bin ich hier mal erwischt worden bei so Kleinigkeiten und da mal erwischt worden, habe ich mir gesagt, also so nicht. Und damit das aufhört, gehst du hin. Und wenn sie dich dann nochmal erwischen, dann kriegst du eine richtige Kelle. Ich meine, das ist ja schon eine besondere Sache, von sich aus zur Polizei zu gehen und sagt, hier Jungs, ich habe das und das und das und das in all den Jahren gemacht. Ja. Was kam denn dabei raus? Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, 1 oder 1,5 Jahre auf 4 Jahre Bewährung. Und die 4 Jahre Bewährung habe ich dann auch anstandslos durchgezogen, bis auf einmal schwarz fahren. Das war einfach ein bisschen blöd von mir. Naja, gut, egal. Die Zeit im Knast, hast du das... Nein, lass mich fragen. Du warst 1,5 Jahre im Knast? Nein, ich sagte ja gerade, 1 Jahr Gefängnis auf 4 Jahre Bewährung. Ein Jahr Gefängnis auf 4 Jahre Bewährung, ja. Ich bin gar nicht im Gefängnis gewesen. Ich habe 4 Jahre Bewährung gehabt. Wenn ich mir in den 4 Jahren hätte was zu Schulden kommen lassen, habe ich ja irgendwie das Schwarzfahren, oder das war wohl so gering, dass sie gesagt haben... Schwamm drüber. Oder wie auch immer, ich habe da eine Geldstrafe für gekriegt. Und so, dass das ja also gar nicht irgendwie im Gefängnis umgewandelt wurde. Wenn ich mir hätte was zu Schulden kommen lassen, hätte ich dieses Jahr natürlich zu der zusätzlichen Strafe gekriegt. So, weshalb ich aber eigentlich anrufe, ist nämlich Folgendes. Und zwar, ich bin jetzt, also ich habe also mich 5 Jahre später gestellt, das heißt vor 10 Jahren, vor 5 Jahren war die Bewährung, oder vor 6 Jahren war die Bewährung abgelaufen. Da ich nach Jugendrecht verurteilt wurde, wurde automatisch das Führungszeugnis gereinigt. Also bis auf in einem großen Führungszeugnis, da steht das natürlich noch drin. Und hatte, also bin dann also seit circa 6 Jahren oder 5 Jahre eigentlich ein, also nicht vorbestrafter Bürger, sage ich mal so. Du hast jetzt einen besonderen Grund, was du noch sagen willst. Genau, richtig. Und zwar habe ich vor ungefähr 4-5 Wochen eine Einladung zur Polizei gekriegt, von wegen Genuntersuchung. Genuntersuchung. Da werden jetzt alle Vorbestraften oder die sich irgendwann mal was zu Schulden kommen lassen haben, also meine ehemalige Bewährungsaufsicht, sage ich mal, hatte mir gesagt, dass da wohl in Zukunft alle Bürger hinzugezogen werden. Aber jetzt erstmal. Wäre mir neu, aber was geht es denn da? Moment, also es geht darum, dass alle, die sich irgendwann mal was haben zu Schulden kommen lassen, diese Genuntersuchung, also Speichelprobe, abgeben müssen. Warum? Ja, weil vermutet wird, dass die irgendwann mal kriminell waren oder sind, auch weiterhin kriminell bleiben oder werden sollen. Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also. Die Frage, warum soll diese Untersuchung gemacht werden? Antwort, weil die kriminell bleiben, verstehe ich nicht. Ja, dass wenn also da war ja in Norddeutschland beispielsweise dieser Kindermörder oder so, den sie dann ja auch auf diese Genuntersuchung hingekriegt. Also um das vielleicht irgendwann abrufen zu können. Genau, richtig, damit man... So, jetzt treibt dich natürlich die Frage um, ob du das machen sollst oder nicht. Nee, also ich habe das gemacht. Weil du hast es gemacht, lass mir ja nichts zu Schulden kommen. Aber was ich daran so negativ finde, ist, dass jetzt erstmal die also kriminell sind, so wie ich, der sich eigentlich schon ewig nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen, eigentlich auch gar nicht mehr als krimineller bezeichnet. Also meinst du, dass du im Nachhinein diskriminiert wirst dadurch noch? Ja, richtig, genau. Aber vielleicht, ich finde, das ist vielleicht ein kleines Opfer, was man bringen kann. Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Also ich bin voll und ganz damit einverstanden, dass diese Speichelprobe genommen wurde. Mhm. Ja, aber das ist doch okay. Wobei auf der anderen Seite viele Bürger nicht damit einverstanden sind. Gut, aber wir reden jetzt im Moment über dich. Da wurde einfach ein Gesetz erlassen, okay, aber wo wir haben gesagt jetzt, wurde, okay, wir wurde, reden jetzt, wir reden jetzt nicht über das Gesetz. Wir reden jetzt nicht über das Gesetz, wir reden über dich. Und du hast gesagt, dass du damit einverstanden bist. Ja. Also ist es doch okay. Ja. Ne? Ja. Haben ja. Wir okay. Also jetzt, ich wäre damit einverstanden gewesen, wenn also diese Einladung beispielsweise anders gekommen wäre. Mhm. Okay. Belassen wir es mal dabei. Ich danke dir auch für deinen Anruf. Mhm. Alles okay. Gute. Wiederhören. Danke. Marc, 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Marc. Was hast du gemacht? Ja, also ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Das war vor einem halben Jahr ungefähr. Dann bin ich mit Freundinnen in Disco gegangen. Mhm. Und ja, und irgendwann kamen dann so Ausländer zu mir an, haben mich angesprochen und haben gefragt, ob ich Zigaretten habe. Mhm. Ja, ich hatte zwar welche dabei, aber ich hatte nicht mehr so viele, habe gesagt nein. Ja, und dann irgendwann wurde das zum riesigen Aufstand und so. Und dann zog er sein Messer und hat mich bedroht. Mhm. Also auch mit Schläge und all sowas. Mhm. Ja, daraufhin habe ich mich gewehrt. Und dann habe ich ihm den Kiefer gebrochen, aus Versehen, nicht mit Absicht. Mhm. Ja, dann wenig Minuten später waren auch schon die Bullen da. Mhm. Ja, und dann war ich alleine da, also nur mit zwei Freundinnen. Und die waren irgendwie schon weg, Krankenwagen. Lass mich nochmal fragen, er hat dich mit dem Messer bedroht. Ja. Und hat er auch schon zugeschlagen gehabt? Ja. Und du hast dich also gewehrt? Ja, ich habe mich nur gewehrt. Mhm. Also er hat mich am linken Arm getroffen, mhm. so eine Schnittwunde, ziemlich tief eigentlich. Mhm. Ja, und dann kamen die Bullen und dann waren mehrere. Mhm. Und dann haben die das so geschildert, als ob ich das gewesen wäre, also ich angegriffen hätte. Wer hat das so geschildert? Die anderen Typen. Mhm. Hattest du denn keine Zeugen? Leider nicht, nein. Niemand. Es haben alle nur für den anderen ausgesagt. Ja, mhm. Ja, leider. Mhm. Sondern es kam dann zu Gerichtsverhandlungen. Mhm. Und die haben mich dann nicht für den Knast verdonnert, sondern für Arbeitsstunden. Mhm. Wie viel? 260. Und die hast du hinter dir? Die habe ich fast hinter mir. Obwohl er sie hätte ableisten müssen, der andere. Ja. Mhm. Und du bist jetzt dadurch auch vorbestraft, ne? Ja, leider. Mhm. Und das nehmen wir mal an, das stimmt so, wie du das erzählt hast. Ja. Was man sich ja auch vorstellen kann, dass es so etwas gibt. Mhm. Musst du doch einen ungeheuren Zorn und Hass haben, ne? Ja. Du bist für etwas bestraft worden, wofür du gar keine Schuld trägst. Ja, leider. Und trägst du es jetzt auch noch in deinem Leben mit dir rum? Ja, das trage ich mit mir rum, ja. Was machst du so? Bist du noch Schüler oder bist du Auszubildender oder was machst du? Ich bin Auszubildender. Hat das jetzt in irgendeiner Weise auch noch Konsequenzen für deine Ausbildung gehabt? Ja, am Anfang ja, aber im Nachhinein nicht mehr. Also ich habe denen das genauso erklärt, wie ich dir jetzt. Mhm. Und also die haben mir auch den Glauben geschenkt, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich halt die Chance bekommen, da dort anzufangen. Mhm. 260 Stunden, sagst du, ne? Ja. Wie viele Tage sind das? Oder wie lange warst du damit beschäftigt? Also ich bin jetzt noch damit beschäftigt, mit ungefähr 10-12 Stunden noch. Ich habe das jetzt nicht so genau im Kopf. Also man kann sich das so einteilen dann? Ja, ich habe mir das eingeteilt. Und was genau musstest du da machen oder machst du? Also ich durfte dann ins Altenheim gehen, mhm. und halt Nomas den Arsch abwischen und sowas. Na gut, das ist zumindest eine sinnvolle Aufgabe. Ja, eigentlich schon. Aber. Eigentlich schon. Und ich würde mal sagen, das wird deiner Entwicklung mit Sicherheit nicht schaden. Und es ist gut, wenn man solche Erfahrungen macht. Was natürlich sehr bedauerlich ist, dass du jetzt dieses Vorbestraftsein am Hals hast. Ne? Mhm. Hast du den Typ irgendwann nochmal gesehen? Leider nicht. Was heißt denn leider? Ja, leider heißt so viel wie, ich will ihn gerne mal wieder sehen. Ich hoffe, dass du ihn nicht siehst, Mensch, Marc. Sonst machst du wirklich vielleicht irgendeine Dummheit und hast wieder irgendwelche Sachen am Hals. Nein, also so dumm bin ich natürlich nicht. Ich würde mich jetzt nicht mit ihm schlagen. Also ich würde ihn mit Wörtern konfrontieren. Mit was konfrontieren? Mit Wörtern. Mit Wörtern. Also ich würde mich, ja, aber dann gibt es das eine, gibt schnell das andere und dann könnte es gleich wieder eskalieren. Ich hoffe, dass du nicht triffst, Mensch.